kommen wir noch klar, Mann. Guck dir diese Welt an. Jeder ist ein Ignorant und redet nur von Geld haben. Niemand denkt an seinen Nächsten, jeder denkt nur noch an sich. Warum bist du asozial und warum bist du so wie ich? Hast du auch gelernt, dass das Leben hart ist? Dass das Schlimmste immer die verfickte Gegenwart ist? Niemand kann dich stoppen, egal wer da steht. Geh einfach immer weiter, Mann, geh deinen Weg. Ich geh jetzt einen Schritt nach vorne und keinen zurück. Ich lasse mich nicht kleinkriegen und kämpfe für mein Glück. Ich musste hart kämpfen und ich musste hart werden. Aus den Haaren im Gesicht musste schnell ein Bart werden. Das heißt, ich musste schnell alt werden. Hatte keine Kindheit, denn in meiner Gegend hat man schon verloren, wenn man zu lange Kind bleibt. Mein Leben lang wollten mich Menschen am Boden sehen. Doch jetzt seid ihr selbst da unten und könnt meinen Boden sehen. Das Gute musst du suchen, doch das Schlechte findet dich. Lass dich nicht unterkriegen, kämpfe, kämpfe so wie ich. Zeig den Leuten, was du drauf hast, was du einmal werden willst. Und wenn es nicht anders geht, dass du auch dafür sterben willst. Das Gute musst du suchen, doch das Schlechte findet dich. Steh zu deiner Meinung, Alter, mach es so wie ich. Mach, wovon du träumst, Mann, geh einfach deinem Willen nach. Wenn es nicht klappt, weißt du, dass es nicht an deinem Willen lag. Ich schicke all den Wichsern hier mit deinen schönen Gruß. Heute bin ich angekommen, verdammt, ich ging den Weg zu Fuß. Auf diesem Weg, da gab's Zeiten, in denen hatte ich kein Geld. Auf diesem Weg, da gab's Zeiten, da hasste ich die Welt. Auf diesem Weg, da gab es Tränen, es gab Schweiß und es gab Blut. Es gab Hass, es gab Ignoranz und es gab die Wut. Keine Hoffnung oder irgendeine Zuversicht für den kleinen Jungen, der schon innerlich verblutet ist. Doch ab heute ist dieser Weg meine Vergangenheit. Ich will jetzt meine Ruhe haben und will, dass es vergangen bleibt. Ich hab genug Scheiße gesehen, zu viel davon gefressen. Ich hatte schon genug Hunger, ab heute will ich essen. Und zwar das, wonach mir gerade ist, nicht immer nur das reiche Mann. So viel essen, dass ich jeden Tag zweimal scheißen kann. Nie mehr Hunger, nein, fetter werden wie ein Mastschwein. Ich bleibe ein Prolet, doch ich geh nie mehr in den Knast rein. Das Gute musst du suchen, doch das Schlechte findet dich. Lass dich nicht unterkriegen, kämpfe, kämpfe so wie ich. Zeig den Leuten, was du drauf hast, was du einmal werden willst. Und wenn es nicht anders geht, dass du auch dafür sterben willst. Das Gute musst du suchen, doch das Schlechte findet dich. Steh zu deiner Meinung, Alter, mach es so wie ich. Mach, wovon du träumst, Mann, geh einfach deinem Willen nach. Wenn es nicht klappt, weißt du, dass es nicht an deinem Willen lag. Das Leben ist zu lang, du kannst dich einfach so einen Sprint hinlegen. Dann geht dir die Puste aus und du kannst dir die Klinke geben. Du musst wachsam sein, Mann, pass auf deinen Rücken auf. Denn nur ein wahrer Freund zieht dich nach dem Sprung zurück hinauf. Falsche findest du genug, das geht schnell, ich sage dir. Heute solltest du aufpassen, denn gute Freunde waren wir. Und auch die falschen Frauen, sie ließ mich im Dreck zurück. Ich mach mich nicht mehr krumm für dich, du arrogantes Dreckstück. Doch das Gute musst du suchen, das tat dich, da fand ich sie. Eine neue Frau beflügelte lang meine Fantasie. Diese Worte, die sie sagte, habe ich geglaubt. Verdammt, du hast es zwar behauptet, doch du hast mich nie gebraucht. Verdammt, wir gehen jetzt getrennte Wege, das hier ist das Lebewohl. Solange man den anderen traut, wird man selten lebensfroh. Das Leben ist ein Hoch und Tief, das Leben ist ein Dies und Das. Selten ist es schön und in der Regel so wie einzelhaft. Das Gute musst du suchen, doch das Schlechte findet dich. Lass dich nicht unterkriegen, kämpfe, kämpfe so wie ich. Zeig den Leuten, was du drauf hast, was du einmal werden willst. Und wenn es nicht anders geht, dass du auch dafür sterben willst. Das Gute musst du suchen, doch das Schlechte findet dich. Steh zu deiner Meinung, Alter, mach es so wie ich. Mach, wovon du träumst, Mann, geh einfach deinem Willen nach. Wenn es nicht klappt, weißt du, dass es nicht an deinem Willen lag. Das Gute musst du suchen, doch das Schlechte findet dich. Lass dich nicht unterkriegen, kämpfe, kämpfe so wie ich. Zeig den Leuten, was du drauf hast, was du einmal werden willst. Und wenn es nicht anders geht, dass du auch dafür sterben willst. Das Gute musst du suchen, doch das Schlechte findet dich. Steh zu deiner Meinung, Alter, mach es so wie ich. Mach, wovon du träumst, Mann, geh einfach deinem Willen nach. Wenn es nicht klappt, weißt du, dass es nicht an deinem Willen lag.